Der Bayerische Rundfunk bringt das Hörspiel Pole Poppenspäler von Friedrich Forster nach der Novelle von Theodor Storm. Es sind die schönsten Rosen, die ich habe, Herr Reimers. Die lachsfarbene, die hat in Husum jüngst doch den Preis bekommen. Erinnern Sie sich nicht? Es stand doch sogar im Kreisblättchen. Gewiss, gewiss, lieber Herr Jürgens. Und was schulde ich nun für den festlichen Strauß? Ja, da müssen Sie mir erst erzählen, was Pole Poppenspäler dazu gesagt hat. Der versteht sich auf Rosen. Ja, sein Garten ist ja eigentlich nur ein Rosengarten. Allerdings hier meine Lachsrode, die hat er noch nicht zu Wege gebracht, so oft er es auch schon versucht hat. Pole Poppenspäler? Ja, den Namen, den hat der gute Paulsen bei uns nun mal so weg. Aber es ist nicht böse gemeint, nein. Was die Paulsen sind, Herr Reimers, das wissen Sie ja selbst. Es sind hochgeachtete Leute, ja. Und heute, da feiern sie also ihren 25. Hochzeitstag. Ja, da wird Ihnen aber Ihr Junge fehlen, der Josef. Der ist doch noch auf Wanderschaft, nicht? Ist ein fixer Kerl, der. Eine Frage, lieber Herr Jürgens. Ja? Warum heißt mein Freund Paulsen hier im Ort eigentlich Pole Poppenspäler? Tja, warum? Am besten fragen Sie darüber den Paulsen lieber selbst, nicht? So, ich hab die Blumen noch ein bisschen angefeuchtet. Und ich hab die höchste Zeit, das Glockenspiel von der Stadtkirche. Gleich wird es 6 Uhr schlagen. Nur mal mit der Ruhe, Herr Reimers. Hier ist ja alles doch mal nur ein paar Schritte weit. Ja. Und schöne Grüße an Paulsens. Ich danke schön. Tja, Lisei, es hat 6 geschlagen. Bist du denn mit deiner Kocherei noch nicht fertig? Der gute Reimers muss ja jeden Augenblick kommen. Mann, Bub, ja bist du denn narrisch? Ein Festessen für 3 Personen und keine Hilfe. Da wird 7 oder später. Das ist doch deine Schuld. Du leidest eben keine Köchin um dich herum. Da ist er. Das hat gerade noch gefehlt. Herein? Hier in der Küche. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Lisei, Reimers mit preisgekrönten Rosen von Jürgens. Alter Junge, du hast wohl sehr viel Geld übrig, hm? Du bist ganz still, verstanden? Liebe Frau Paulsen. Du schaust mich doch nur nicht so feierlich an, Herr Reimers. Ich bin ja noch in der Schürze. Zu Ihrer silbernen Hochzeit meine allerherzlichsten Glück- und Segenswünsche. Aber diese Blumen sprechen besser, als ich es vermag. So sagt man ja doch nicht, wa? Mein Gott, solche Rosen. Oh. Allerweil möchte mein Paul die Sorten mit Wurzelstück haben. Aber ich danke recht schön, Herr Reimers. Der Jürgens rückt mir um keinen Preis der Welt Triebe zum Veredeln heraus. Wundervoll. Halt, ich bin ja noch nicht am Ende mit meiner Rede. Und dir, Paul, dir gratuliere ich, dass du diese Frau bekommen hast und dass sie so lange mit dir ausgehalten hat. Na, und euer Junge, der wird heute herdenken, wo er auch immer sein mag. Unser Josef. Zuletzt hat er aus dem Fränkischen geschrieben, der gute Bube. Möge er ein so guter Drechslermeister werden, wie du es bist, mein lieber Pole Poppenspäler. Was? Herr Reimers, wie kommen Sie denn darauf? Was denn? Ist das unrecht? Von dir nicht. Es war einmal sehr übel, sehr böse gemeint. Aber nichts sagt mir ferner als... Das weiß ich. Den Namen habe ich hier hinter meinem Rücken seit Jahr und Tag. Aber nun wart er uns zur Ehre. Lisei, das dauert ja wohl noch mit unserem kleinen Festmahl. Ja, gewiss eine Stund. Das Gansel braucht halt seine Zeit. Ja. Dann gehen wir also so lange in den Garten, Reimers. Ja. Wenn's dich nicht langweilt, dann werde ich dir erzählen, wie aus Paul Paulsen Pole Poppenspäler in der Leute Mund wurde. Mach mich aber nicht so schlecht dabei, gell? Ja, aber Lisei, wie werde ich denn? Also, gehen wir. Ich war doch ein rechter Narr, Paulsen. Wenn ich diese Pracht an Büschen und Stöcken sehe, dann heißt euch Rosen bringen, Eulen nach Athen tragen. Wir wollen uns hier oben setzen. Wir nennen es unseren Berg. Setz dich, mein Alter. Ja. Das ist ein schöner Platz. Mhm. Der weite Blick über die Marschwiesen, der unendliche Himmel und dahinter die Nordsee. Ist das dort die Straße nach Husum hinüber? Ja. Und nun versetz dich, wenn es gefällig ist, einmal so um 37 Jahre zurück. Da war ich ein 9-jähriger Butcher. Butcher? Ja. Knabe, Junge. Oder wie es meine Frau noch schöner nennt, ein Bub. Es war ein früher Herbsttag und das Laub begann schon zu fallen. Ich war nach der Schularbeit noch herumgeströmert. Da kam es dort die Straße heraufgetrabt. Es war kein gewöhnlicher Wagen. Keiner, wie wir sie hier haben. Ein braunes Pferdchen zog das leichte, aber hochbepackte Gefährt und das Pferdchen trug am Hals ein Glöckchen. Na, du kannst es dir denken, dass ich mit offenem Maul dastand. Auf dem Wagenbrett saß ein Mann, der die Zügel hielt, eine etwas robuste Frau, und zwischen beiden hockte ein Mädchen, wohl gerade so alt, wie ich es war. Sie sahen mich gaffen. Mit einem leisen Brrr, Pferdchen, hielt es an, und der Mann rief mir zu. Hey, Bub, wo gehst denn hier zum Schützenhof? Aber ich hielt noch immer Maulaffenfeil, und da wiederholte die Frau die Frage, aber die sprach ein wenig barscher. Du bist doch von hier. Du wirst doch wissen, wo der Theatersaal ist. Naja, und da habe ich dann so in die Stadt gedeutet und irgendwas hervorgestottert. Fahren Sie nur bis auf den Marktplatz. Das große Haus, wo die Linden davor stehen. Das ist es. Aber die Fenster sind immer zu. Da wohnt niemand. Schon recht, Bub. Vergeht's gut. Hier! Hier! Das sagte der Mann, schnalzte und unter dem Läuten des Glöckchens rasselte das Wägelchen weiter. Jetzt kam mir der Mut mit der Neugierde wieder. Barfüßig wie ich war, lief ich hinterdrein und hatte bald die sonderbaren Fremden eingeholt. Mal rechts, mal links, neben dem Pferdchen laufend, rief ich, »Da müssen Sie fahren! Wie heißt denn Ihr Pferd?« Da lachte das Mädchen, knuffte ihren Vater und rief, damit waren wir auch vor dem Schützenhof angelangt. Am nächsten Morgen, als ich mit meinem Ranzen zum Schulmeister trabte und stolz darauf war, meinen Kameraden beizubringen, dass ein Pferd kein Pferd ist, sondern ein Ross, da war ein Auflauf um den dicken Stadtaufseher. Der stand mitten auf der Straße, schlug mit seinem Schlüssel an sein blankes Messingbecken und polterte mit seiner Bierstimme. Der Mechanikus und Puppenspieler Herr Josef Tendler aus der königlich-bayerischen Residenzstadt München wird heute am Abend im Schützenhof Saale zur Aufführung bringen Pfalzgraf Siegfried und die Gräfin Genoveva. Großes Puppenspiel in 4 Aufzügen. Da war die Schule vergessen. Ich wollte dem Dicken nach, um noch einmal diese wunderbare Verkündigung zu hören. Theater. Ein Puppenspiel. Noch niemals hatte ich eine Komödie gesehen. So lief ich dem Ausrufer nach. Doch plötzlich sah ich ein rotes Kleidchen mir entgegenkommen. Das war ja das kleine Mädchen aus dem Wagen. Sie gehörte zum Puppentheater. Wie von einem Märchenglanz umgeben erschien sie mir, trotz ihres ärmlichen Kleidchens. Nun, aufgeregt wie ich war, stellte ich mich ihr in den Weg und fragte, »Willst du spazieren gehen?« »Spazieren gehen, Bub? Du bist aber gescheit. Wie heißt du denn, Bub?« »Paul. Und du?« »Mich rufen sie halt Lisei.« »Lisei?« »Na ja, halt Elisabeth, aber ich muss jetzt weiter.« »Wo willst du denn hin?« »Zum Ellenkrammer.« »Ellenkrammer?« Weißt du, Lisei, du sprichst aber so anders als wir. Zum Tuchhändler halt. Ha! Spazieren gehen, unser eins. Du willst dir wohl ein neues Kleid kaufen. Ich geh, lass mich aus. Ein Kleid, nix davon. nur so Fetzeln halt. Fetzeln? Reste. Unsere Puppen brauchen's für ihr Gewand. Eure Puppen? Eure Theaterpuppen? Komm, da weiß ich etwas, wo es sich gewiss nichts kosten soll. Du, mein Onkel Gabriel, der verkauft nämlich Tuche. Lisa, komm doch mit. Ja, gut. Tag, Onkel Gabriel. Ja, Tag, Paul. Oh, seit wann bist du denn so ein Kavalier geworden, Paul? Und bringst mir feine Damen ins Geschäft. Onkel, Das ist nämlich die Lisei vom Puppentheater. Grüß Gott. Vom Puppentheater. Du musst dir unbedingt Stoffreste schenken für die Theaterkleider der Puppen, Onkel Gabriel. Der liegt aber in hübsch brennrot. Ich meine, das wäre ein Cartoon. Aha. Kannst das brauchen, kleines Fräulein? Freilich, der Ritter Siegfried, wissen Sie ja, der bräuchte auf Nacht nämlich eine neue Westen. Ja, der Ritter Siegfried, Onkel Gabriel. Denk doch, ein Ritter. So, tja, da muss er ja aber auch Tressen haben aus Gold und Silberlitze. Ne? Na, hier stülp ich mal den ganzen Karton euch auf den Ladentisch. Oh. Ja, na, lauter Reste. Rote, grüne und gelbe Lappen. Auch Seide. Na, sucht euch nur aus, was ihr braucht. Aber so viel Geld habe ich nicht her. Aber könnte es so locker nichts kosten. Nein, es ist geschenkt. Schönsten Dank, guter Herr. Mal wird sich da mein Vater freuen. Das es gibt einen blauen Mantel für die Genoveva, die bräuchte schon lang ein. Und das schwebegelbe Stück, Lisa? Das wäre eine frische Hose für den Malefizteufel in der Faustkomödie. Das muss wunderschön sein bei euch. So ein Theater. Oh, das muss ich meinen Eltern erzählen. Und die Lisei hat mir erzählt... Aber mein Junge, nu ist doch mal endlich richtig. Ja, und die Lisa hat mir erzählt, dass der falsche Golo auf dem Schloss zurückbleibt. Denn der Pfalzgraf, der ist im Krieg gegen die heidnischen Mohren. Und da... Im Krieg? Ja, wie ich hier in deinem Heft sehe, mein Junge, bist du selbst im Krieg. Gegen die deutsche Rechtschreibung. Was steht da? Der Ave friest die Nuts? Ja, seitdem die Puppenspieler da drüben im Schützenhof sind. Wer ist denn da? Guck doch mal nach, Paul. Ja, Mutter. Die Lisei. Komm, genier dich doch nicht, Lisei. Die Leute da sind doch nur meine Eltern. Sieh an, das ist also die kleine Dame, die dir das Schreibheft so durcheinander bringt. Na, was bist du denn, mein Kind? Grüß Gott, sage ich die Dame. Grüß Gott, sage ich dem Herrn. Mir schickt mein Vater, der Herr Tendler, und da wären Eintrittskarten für den Boom. Fürs Theater? Für mich? Der Vater meint, weil du uns die schönen Stoffe verschafft hast von deinem Herrn Onkel, als eine Revanche hat er gemeint. Ja, sowas. Aber das kann wohl nicht gut angehen, mein Kind. Ich darf doch ins Theater, nicht wahr? Bitte, Vater, bitte, bitte. Tja, mein Jung, wenn dir das so im Kopf rumspukt, dann halte ich es für besser, man lässt dich mal an der Quelle trinken. Aber Mann, die Schule. Tja, verbieten wir es, ist der Schaden noch größer, Mutter. Na, also mein Kind, sagt deinem Vater mal einen schönen Dank. Oh, Lisei, geht's gleich los, das Theater? Du narrischer Bub, doch erst auf Nacht, wenn's dunkel ist, um 8. Du, ich begleite dich zum Schützenhof. Und da erzählst du mir noch, Lisei, vom Theater. Das hat wohl noch ein bisschen Zeit, Paul. Erst kommen immer noch die Schularbeiten. Jawohl, Herr Sohn. Erstmal bekommt der Afe sein F und die Nuts wird zur Nuss. Verstanden, mein Junge? Und die Rechenaufgaben, die will ich auch erst noch sehen. Und die Fingernägel. Und gewaschen wird sich und gekämmt. Und der gute Anzug wird angezogen. Nein, erzähl, was bist du für ein armer Bub? Grüß Gott, und Spilette leg ich daher. Daher schau, da legst du, du ab. Bitte, ich habe doch erster Platz. Darf ich da wohl hineingegangen? Tja, Paulsens Paul, wo sind denn deine Eltern? Ich bin allein eingeladen, Frau Horstkotter. Von der Lisei. So, na dann setz dich nur hin, mein Schuh. Dankeschön. Oh, der schöne Vorhang. Schön, ne? Ob es jetzt losgeht? Die schöne Ritterburg vor Horstkotter. Oh, mein herzliebster Ehegemahl Siegfried, willst du wirklich gegen die wilden Heiden ziehen und deine arme Genoveva auf unserer Burg einsam wüsste nicht, wo du meine herzallerliebste Pfalzgräfin Genoveva. Du bleibst hier nicht allein, denn ich habe dir meinen wackeren jungen Knappen Golo zum Schutz bestellt. Golo, mein Knappe, knie nieder und sprich mir nach. Ich gelobe, die Pfalzgräfin Genoveva treu und ehrlich zu behüten. Ich gelobe, die Pfalzgräfin treu und ehrlich zu behüten, Herr Pfalzgraf. Aber der Knappe Golo ist doch nicht mein herzlieber Gemahl. Die Trompete mahnt mich zum Aufbruch, Gemahlin. Och, ist ja wirklich ergreifend, die arme Person. Sei doch still, Vorhauskatterin. Da, sehen Sie nur. Wir wollen uns auf die Stirn küssen und Abschied nehmen. Bald bin ich zurück. Golo, geleite deine Herren in die Burg. Mich deucht der Trennungsschmerz überwältigt sie. Auf, meine Mannen! Den Mohrenland! Mein Ross! Zappert die Mix! Da wäre euch eben streiten muss, Herr Maxel! Du Heiter! Halt die Bügel, mein Knecht, Kasperlan Ware, auf dass ich mich in den Sattel schwinge. Von dannen, folge mir, Kasperlan Ware. Habt ihr das gehört? Ja, das ist gewesen der erste Akt unserer Vorstellung und gleich kommt der zweite Akt. Und es wird immer noch schöner und immer trauriger. Heute, oh. Sagt ihr mir bereit, gleich bin ich wieder da. Zappert die Mix! Das ist ja alles so wie im natürlichen Leben, ja. Nicht? Wenn es mal auch nur unnatürliche Puppen sind. Die rote Weste mit den silbernen Tressen von dem Siegfried und der blaue Mantel von der Genoveva. Alles das ist nämlich von meinem Onkel Gabriel. Oh. Meinen Sie, Frau Hausgotter, dass der Golo... Der Golo? Gitti. Nein, zu dem habe ich kein rechtes Zutrauen, Paul, zu dem Kerl. Nee, der war mir zu fix bei der Hand. Mhm. Och, und ist auch alles nur ein Trauerspiel. Wo soll's denn daherkommen, wenn nicht einer so ein bisschen falsch ist, mein Junge, ne? Ja, und Frau Hausgotter, der Kasten... Na, nun hör schon auf, mein Junge. Du darfst nicht so oft in diesen Puppenkasten. Die Dinger könnten dir am Ende in die Schule nachlaufen. Aber Mutter, warum sollten der Junge nicht in die Puppenkomödie vom Dr. Faustus und dem Teufel? Die zwei Schillinge soll mich nicht rollen. Warum? Weil Paul nichts anderes mehr im Kopf hat als das Komödienspiel da drüben. Na, ist es nicht besser, wir lassen ihn gewähren, als dass er sich heimlich fortstiehlt hinter unserem Rücken und uns denn irgendwas vorlügt? Ja, das macht wohl sein, mein Lieber. Aber was wird denn bloß mit seiner Schule? Aber Mutter, nur richte ich mal nicht auf. Einmal ist auch dieser Spuk vorüber. Dann ist der Junge wieder mitten im grauen Alltag. Die Puppen! Die wandern weiter. Aber die Schule, die bleibt am Ort. Tja, da machst du wohl recht haben. Aber jetzt ist er schon wieder mitten am hellen Tag auf und davon. Du, ich wette, der... Ja, ich schließe mich deiner Wette an, liebe Gesine. Der steckt irgendwo da drüben im Schützenhof bei den Puppen und der kleinen Lisei. Lisei? Du, Lisei? Mei, habt ihr mich erschrocken? Habt doch nicht gewusst, wer da draußen rumkraxelt vor der Tür vom Komödiensaal. Was wusste der Nachbub? Ich wollte nur fragen, Lisei, ob ihr jetzt schon Komödie spielt. Jetzt? Mitten unterm Tag? Du bist wohl narrisch. Ja, aber was machst du denn jetzt schon hier? Ich warte auf den Vater. Er ist ins Quartier gegangen und tut Nadel und Band für Spur auf die Nacht. Und deine Mutter? Die hockt in der Herberg und flickt die Puppenkleidel. Ach, könntest du nicht... Lisei, ich meine... Was wusst du? Darf ich eure Puppen denn nicht einmal so in der Nähe sehen, wenn du jetzt alleine hier bist? Oh, mal, Bub, jetzt? Mein Vater hat mir 2 Schilling geschenkt für den Dr. Faust, aber... Na, so wart doch auf die Nacht. Ach, lass mich doch bitte jetzt schon sehen. Besonders mal den Kasper. Den Wurstelmann? Ja, der die Nase bewegen kann und die Ohren und die Arme. Dann aber geschwind, ehe der Vater wiederkommt. Aber leis, ganz leis, komm da. Es war fast dunkel im Theatersaal, denn die Fenster waren verdeckt, Nur einzelne Lichtstreifen fielen da und dort herein. Wir gingen Hand in Hand, die kleine Lisei und ich, leise und auf den Zehen. Dann schlüpften wir behutsam durch den Teppich, der die Bühne von den Zuschauerbänken schied. Stadt, schau, Bub, da ist die Bühne und da am Draht hängt schon der Dr. Faust. Hat der aber ein Langbart. Aber wo sind denn die anderen Puppen? Der Kasperl. Pass an, hier in der großen Kiste. Oh, so viele. Und da liegt ja der Kasperl. Und Obacht, Bub. Ich pass schon auf. Spielt er heute Abend auch mit? Freilich, der Wurschtl ist allemal dabei. Ach so. Ich will doch lieber nach dem Vater vor der Tür draußen schauen, dass du mir nichts durcheinander bringst an die Figuren. Nein, gewiss nicht. Ich werde schon aufpassen, Lisei. Aber ich konnte es doch nicht lassen. Mit der einen Hand hielt ich den Kasper, mit der anderen zog ich an den Schnüren. Die Kinnladen fingen an zu klappern und die Arme hoben sich und jetzt fing auch der wunderbare Daumen an, hin und her zu schießen. So leicht hatte ich mir die Puppenspielerei nicht gedacht. Aber Kaspers Arme bewegten sich nur nach vorne und hinten. Ganz in meine Spielerei verloren, versuchte ich, die Arme auch seitwärts zu biegen. Und auf einmal tat es einen leisen Krach im Innern der Figur. Ich war tödlich erschrocken und legte den Kasperl rasch in die Truhe zurück. Da kam auch schon Lisa. Der Vater! Schwind, komm, der Vater! Er lässt dich nicht nachher! Und damit zog sie mich hastig durch das Dunkel der Wendeltreppe hinaus. Sie schwatzte so allerlei in ihrer allerliebsten Sprache. Ich achtete nicht darauf. Mir klopfte das Herz vor Angst. Und das böse Knacken in der Kunstfigur tönte immer lauter und lauter um mich. Ich schlich mich nach Hause und meine Freude, sie war lähmende Angst geworden. Und am Abend saß ich wieder beim Puppentheater im Schützenhof. Der Vorhang rollte in die Höhe und in einem hochgewölbten gotischen Zimmer saß der Dr. Faust im schwarzen Talar. Da klopfte es. Wer klopft so laut an die Tür meines Studios? Herein! Halt aus, Herr Dr. Faust, da bin ich! Servus! Wer bist du denn, du bunter, langnäsiger Bursch? Ich wäre euer Gnaden, euer Diener, Herr Blumfresser! Du dummer Bursche! Professor heißt es! Ach so, ja, freilich. Und wie ist dein Name, vorlauter Mensch? Ich werde der hochwohlgeborene Kasperl Arifari. Ich habe bereits von dir gehört. Und da ich eines Dieners nicht entraten kann, sage mir, was du alles an Verrichtungen kannst. Ich? Nichts wie alles kann ich, Herr Bro. Ja, richtig, Professor. Hätte ich wohl vergessen. Ich bin ein dummer Kerl, gell? Ja, was ich alles kann. Ja, Wurzelbaum kann ich schlagen. Zünftige Wurzelbäume. So, Obacht. Jetzt. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Aber die Arme vom Kasperl funktionierten nicht. So sehr auch an den Schnüren gezogen wurde. Mir stand das Herz still. Es wurde unruhig hinter der Bühne und der kleine Vorhang rauschte hernieder. Du Frau, der Wurschtl funktioniert nicht. Die Mechanik ist zerrissen. Also ich möchte wetten, dass die Lisei... Ach was, Lisei, der Ersatzwurschtl muss her. Ja. Rasch den Ersatzwurschtl. Ja, und der Wurschtl war das Meisterwerk von meinem Vater, selig. Ich drückte mich von dem hinausströmenden, laut schwatzenden Publikum hinweg, ließ mich seitwärts hinabgleiten und stand zwischen staubigen Latten und Balken, die das Bühnengerüst trugen. War es da nicht, als ob von irgendwoher aus dem Dunkel ein Schluchzen hervorkam? Lisa. Lisei. Lisei. Ich bin's. Pausens Paul. Du hast den Wurstel verdreht. Sag schon und lüg nicht. Ja, Lisei. Ich glaube, dass ich das leider getan habe. Was soll ich jetzt nur machen? Ich will ja alles tun, Lisei. Nix, was sollst du denn tun, aber eh, wenn ihr in die Herberge kommt, gib mir die Mutter die Peitschen. Nein, niemals soll ich deine Mutter... Still? Ja, ich uns auf der Bühne. Frau, du bist so aufbrauserisch mit dem Kind gewesen. Ach was, das Ding weiß recht gut, dass der Wurstl eine Figur ist, die noch mein Vater selig geschnitzt hat. Wer soll uns denn die reparieren? Aber die Frau, wir haben noch den anderen Wurst. Ach. Dann gib doch endlich eine Ruhe. Und du, Josef, du bist viel zu weichherzig mit dem Franz. Du bist mit ihr, als wäre sie eine leibhaftige Prinzessin. Dass du immer gleich so zornig bist, Frau. Ich bin, wie ich bin, hast du verstanden? Aber gehen wir und schließen wir ab. Hörst du, jetzt seid's fort. Ich glaube... Sie haben die Saaltür abgeschlossen. Und wir haben da herin. Wollen wir nicht wenigstens auf die Bühne? Was ist das, Bub? Ich fürchte mich. Das ist doch nur der Wind draußen in den Bäumen. Komm, ich führe dich. Gib mir die Hand, Lisa. Und wir kletterten hinauf. Die Wolken jagten über den Mond und warfen schauerliche Schatten auf die Puppen, die noch an ihren Drähten hingen. Durch irgendeine offene Luke wehte der Zugwind und bewegte klappernd die Glieder der Marionetten. Wir fürchteten uns und froren, die Lisei und ich, in der schauerlichen Einsamkeit. Ich friere. Müd bin ich, Paul. So müd. Oh. Sieh nur, Lisei, da steht ja die große Kiste für eure Puppen. Na ja, die alte Kiste, was soll's denn damit? Aber komm doch, lauter Decken liegen drin, wo sonst die Puppen eingewickelt sind. Was du da für ein Geschrei machst. Die Kiste, die ist doch wie ein Haus, Lisei. Du steigst hinein und ich wickel dich schön warm ein. Und dann, Lisei, dann schläfst du da besser als in einem Bett. Komm nur, ich helf dir. Danke. Und du musst doch auch schlafen. Du bist doch auch mit Paul. Ach was, schlafen. Ich bin doch ein Mann. Ich setz mich da drin neben dich und bewache dich. Oh, du kannst ganz ruhig schlafen, Lisa. Friert dich noch? Kapissel. Oh. Und so saßen wir dummen, törichten Kinder in der großen Puppenkiste. Das Lisei schlief bald ein, ihr Köpfchen an meiner Schulter. Und auch ich wurde müder und müder, trotz aller Angst. Ja, Angst hatte Liseis Wachtposten. Denn der Sturm von der Nordsee her, er wurde stärker und stärker. Er riss an den Ziegeln des alten Daches, dass sie unheimlich klapperten. Er ließ die Fenster klirren und schlug fern eine Türe auf und zu, dass sie in den rostigen Angeln ächzte. Plötzlich lachte es laut über uns auf. Da war ich rasch wach. Mein Vater. Da stand er, beugte sich über die Kiste. Also da sitzt ihr ja, ihr Ausreißer. Wie im Vogelnest. Na, steig ja nur heraus, Herr Sohn. Nur mal zu. Die Lisei. In der Kiste. Ja, schau nur grad, Vater. Ja, da war auch die große Frau Tendler mit ihrem harten Gesicht und auch Liseis Vater. Und der hielt auch eine Laterne hoch über uns. Aber der lachte wie mein Vater. Das sah ich gleich, dass der nicht bös war, wenn er auch so tat. Schöne Geschichten hört man da, Herr Kavalier. Na, Lisei, ja, was freut denn dir rein, hä? Der Bub ist nicht schuldig. Nicht schlank, Vater, nicht schlank. Na, mein Lieseli, mein kleines Lisei, komm nur mit, Kinderli, gell? So ist recht, Herr Tendler. Nehme nur die kleine, dunkellockige Dame auf den Arm. Und du, Paul? Der Paul darf nicht abgestraft werden. Nicht? Nur mein kleines Madamchen. Ich meine auch, mein Junge wäre wohl schon genug gestraft, nicht wahr? Gleich darauf traften wir durch die dunklen Gassen. Herr Tendler mit der Laterne voran. Wir Kinder folgten still, Hand in Hand. Nur Madame Tendlers Zorn war noch nicht ganz abgebraust. Sie grollte unter ihrem großen Strohhut hervor. Jetzt mag er schauen, mein Mann, wie er ohne den rechten Wurstel fertig wird. Unsere beste Marionette. Mein Vater aber war an diesem Abend so gütig wie der liebe Gott selbst. Er beschwichtigte: Also, liebe Madame Tendler, ich bin Drechsler. Und mein Geselle, der Heinrich, der versteht sich besonders auf die feine Mechanik. Mein Wort, morgen wird Ihr Kasper in meiner Werkstatt wieder kuriert und alles wird gut. Dafür stehe ich Ihnen, werte Frau Direktorin. Ja, ist wahr. Weil wir doch, schauen Sie her, bald wieder weiter müssen. Ohne den feinen Wurstel ist es doch nur eine halbe Sache. Ach, seien Sie unbesorgt, meine Beste. So, da wären wir ja vor Ihrem Quartier angelangt. Na, Paul, dann sag mal dem Mädelchen gute Nacht. Gute Nacht, Lisei. Schlaf gut, Paul, Bub. Recht gut soll's schlafen. Nun, das tat ich. Und nun kamen Sommerwochen unvergesslichen Kinderglücks. Das Lisei lief bei uns aus und ein. Es war, als hätte ich auf einmal eine Schwester. Wir waren unzertrennlich. Ich las ihr aus meinen Büchern vor, oder wir durchkletterten die große Linde im Garten, ließen den Drachen steigen, und bei allem, ich höre es bis heute, rief mein kleiner Spielkamerad: Paul, Paul, was es nur alles gibt! Oh mei, was gibt's nur für schöne Sachen auf der Welt! Immer unterwegs war das Lisa ja noch nie zum sorglosen Spielen gekommen. So ging die Zeit dahin, und mit ihr ein wolkenloser Kindersommer. An einem nebligen, frierigen Novembertag stand ich wieder draußen vor unserer Stadt, stand wieder an der Straße, die heute traurig wie ins Endlose verlief. Da kam es herangetrabt, das Wägelchen, und das Glöckchen klang. »Halt!« schrie ich. Herr Tendler zog die Zügel an. »Ja, der Pauli!« Der Bub, wer willst du da heraus noch mal Abschied nehmen? Ich reichte Lisei, was mir die Eltern auf meinen Betteln für sie gegeben hatten. Ein warmes Mäntelchen und mein schönstes Geschichtenbuch. Aber das Lisei sagte nichts. Und mir wollte auch nichts einfallen. Wir schauten uns nur an, und da fingen wir beide an zu weinen. Bleib brav, Bub, okay? Und ich lass deinem Vater und deiner Mutter nochmals Dank sagen. Bub, guter Bub, Paul, dass wir uns nicht vergessen. Lisei. So weinte das Lisei. Und unsere Hände glitten rasch auseinander. Schon fiel der dichte Nebel wie ein Vorhang über den Weg. Und ich stand, bis das Glöckchen verklang. Da fiel es mir plötzlich wie eine Todesangst auf mein Herz. Und ich rief verzweifelt in das eisige Nebelgebräu: Das war der erste große Schmerz, war der erste bittere Abschied meines Lebens. Es kamen viele, viele Herbste über unsere Stadt. Und in jedem Herbst trieb der Wind von der See die welken, müden Blätter von den Lindenbäumen vor dem Schützenhof. Doch kein Glöckchen wollte mir wieder erklingen. kein Pferdchen herantraben. Das Lisei, es kam nicht wieder. Und dann, ich erinnere mich, wie mir die Mutter, als ich noch klein war, einen alten Abreißkalender schenkte. Ich glaube, dass ich damals noch nicht lesen oder die Zahlen benennen konnte. Aber es war ein großer Spaß, die Blättchen schnell und immer schneller abzureißen, die Zeit zu jagen. So rasch kommt mir heute das Vergehen jener 12 Jahre vor, welche seit jenem Abschied zweier Kinder auf der Landstraße vergingen. Schulzeit, Lehrbubenzeit und endlich der Gesellenstand. Und dann die lange Wanderschaft bis weit in den Süden unserer Heimat. So stand ich nach 12 Jahren bei einer braven und rechtlichen Drechslermeisterswitwe in einem bayerischen Städtchen in der Arbeit. Bei der Frau Hallberger. Oder der Hallbergerin, wie sie dort gerufen wurde. Paulsen! Paulsen! Der Kaffee ist am Tisch. Kommen's! Ja, ja. Sapperment! Gegen die Kälte kommt der Werkstattofen nicht auf, Meisterin. Oh, die ältesten Leute erinnern sich nicht an einen solchen Januar. Mei, am Nordpol wär's nicht der da. Trink's nur rasch. Ja. Er ist extra heiß. Ja, danke. Ach, oh, das tut gut. Ja. Was ist denn da heraußen? Schau doch einmal aus dem Fenster, Paulsen. Ja. Ja. Was hat denn der Gefängnisinspektor mit dem jungen Madel vor? Jetzt schlagt er ja noch die Tür vor der Nase zu, der grausliche Mensch. Meisterin, so ein Beamter tut nur seine Pflicht. So? Ich möchte mit solch einer Pflicht nichts zu schaffen haben. Sehen Sie, jetzt steht sie auf. Mein Gott, das dünne Gwandl. Das Madel muss ja verfrieren. Wenn ihr ein Christenmensch seid, Paulsen, dann geht ihr doch nach und... Was, ich? Zu einer Landstreicherin? Ach was, Landstreicherin. Es ist nur genug Kaffee da. Das arme Ding tut sich am Ende noch was an. Ach, die... Ja, soll ich die etwa hierher bringen? Ja, freilich sollt ihr das. Okay. Ihr Norddeutschen seid doch gar nicht so hart, wie ihr euch immer stellt, Paulsen. Ja, aber... Kein Aber. Habt ihr mir nicht oft von euren Eltern erzählt, was für gutherzige Leute waren? Und ein Drechslergesell, der kann, ehe er Meister wird, auch noch ins Unglück kommen. Das vergesst nicht. Na ja, schon gut, Hallbergerin. Na also, dann gehe ich, nicht? Setzt aber die Kappe auf! An alles muss man bei dem Mannsleid denken. Draußen auf der Gassen war es grimmig kalt. Alles lag wie ausgestorben. Drohend stand der schwarze Tannenwald auf den Bergen über der Stadt. Den ganzen Nachmittag hatte ich über der Arbeit sinniert, wie ich nach der Wanderschaft als Meister nun meines verstorbenen Vaters Geschäft fortführen wolle, das unser alter Geselle, der Heinrich, so gut es eben ging, betrieb. Aber zu Ostern müsste es endlich soweit sein. Was ging mich das schrullige Mitleid meiner Meisterin an? Es wohnte noch ein rechter Bürgersohn stolz in meinen 22 grünen Jahren. Eben wollte ich unwirsch umkehren, denn die Weibsperson fand sich nirgends. Da traf ich am Kirchenplatz auf sie. Sie lag vor dem hohen Kreuz über dem gefrorenen Brunnen auf der eisigen Erde, den Kopf gesenkt und die verfrorenen Hände gefaltet. Der aufgekommene Ostwind hatte ihr das Tüchelchen vom Kopf gerissen. So musste ich sie wohl anreden. Verzeiht, wenn ich eure Andacht unterbreche, aber ich soll... Ich möchte euch helfen, wenn ihr hier fremd seid und vielleicht irgendeiner Hilfe bedürft. Sie antwortete mir nicht. Der Eiswind wurde zum Sturm, der in den kahlen Ästen der Bäume brauste. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter und rüttelte sie. Hören Sie, in einer Stunde ist es Nacht. Bitte so hören Sie doch, in diesem toten Wetter kann keine lebendige Seele auf der Straße bleiben. Der liebe Gott wird helfen. Dann erhob sie sich, trat zögernd auf mich zu, näherte ihr Gesicht dem meinen, dass ich erschreckt zurücktrat. Warte ich nur meine Augen gehabt. da hatte ich es wieder. Mein Puppenspieler Lisei. Sie war ein schönes Mädchen geworden, so sehr auch der Schmerz ihr Gesicht verzerrte. Paul, wie schickt mir der Herrgott? Lisei, Lisei, du mein kleines Puppen, Lisei. Du sag, was geschehen ist, ich bitte dich, du. Ich bin doch der Paul. Wie kommst du überhaupt hierher, Lisei? Was ist nur geschehen? So red doch ein Wort, Lisei. Wo ist denn deine Mutter und wo dein guter Vater? Mein Vater. Im Gefängnis, Paul. Im Gefängnis. Das ist doch nicht möglich. Bitte, Lisei, komm mit. Ich bin bei einer braven Frau in der Arbeit. Sie hat mich geschickt, dir zu helfen. Ach, du, was wird die für Augen machen, wenn ich ihr die Puppenspieler Lisei bringe, von der ich ihr erzählt habe? Bitte komm, geh mit mir. Komm bitte. Ach, Paul. Der Bub. Aber ich hatte Mühe, sie endlich zu bewegen, mir in das Haus meiner Meisterin zu folgen. Sie war wie verstört, die Puppenspieler Lisei. Aber schließlich gelang es meiner Zurede, und die gute Heilbergerin nahm sie mit offenen Armen auf. So, Madel, trink. Trink, sonst bist du mir ja noch krank. Verzeihen könnte euch ja noch. Deine Mutter ist tot. Sie war wohl recht hart. Hart? Die Mutter? Na, Paul. Schau, der Vater, mein Vater, der ist halt recht weich und da hat die Mutter schon drauf achten müssen, damit das Geschäft gegangen ist. Und vor 3 Jahren ist sie uns gestorben. Mei. Lisei, pass mir auf den guten Vater recht auf. Das waren ihre letzten Worte. Ich habe dann alle die Frauenrollen gesprochen beim Puppenspiel. Okay. Ach, auch die Pfalzgräfin Genoveva, Lisei? Ja, die habe ich immer besonders gern gemacht, die Genoveva. Ja, aber um aller guten Heiligen willen, Mädel, wie seid ihr denn so ins Unglück gekommen? An die Polizei? Gestern, im Nachbardorf. Im Gasthof bei der Mittagsrast. Mein Vater, der war ein bisschen eingenickt am Ofen, in der Gaststube. Und ich habe in der Zeit unser Ross gefüttert und dann sind wir weitergefahren. Das ist so eine Schande. Eine große Schande. Mein Vater. Lisei, was ist denn? Nicht weinen. Das muss doch jeder merken, dass ihr nichts Unrechtes tut. Kommt uns der Gendarm nachkriegen. Am Herbergsvater wäre ein Beutel Geld gestohlen worden, wenn mein Vater allein in der Stube gehockt ist. Da hört sie doch alles auf. Aber dass ihr das Geld nicht hattet, das musste der Kerl auch sofort gemerkt haben. Nix. Zurück haben wir müssen. Unser Ross, unser Wagerl, die Kisten mit den Dekorationen, die Kästen mit den Puppen. Alles hat der Bürgermeister dort zurückgehalten. Und mein Vater, den haben sie hierher ins Gefängnis. Das wird er nicht mehr überleben, die Schande. Paulsen, sofort gehen Sie hinüber zum Gefängnisinspektor. Und ob ich gehe, Frau Heilberger. Dem groben Klotz soll der grobe Keil nicht fehlen, wenn er mich nicht sogleich zu Lisais Vater lässt. Was fällt denn, Ernei? Was willst denn? Ich komme wegen Herrn Tendler, dem Puppenspieler. Auf nach dem fängt der Spitzburg keine Visiten. Bitte lassen Sie mich sofort zu ihm und ich verbitte mir überhaupt... Zu verbieten haben Sie ja noch gar nichts. Verstanden? Die Drechsels gesehen von vis-à-vis sind immer noch keine Prinzen. Verstanden? Sie haben niemanden einen Spitzbuben zu nennen, ehe ihn das Gericht nicht als solchen verurteilt hat. Führen Sie mich zu dem Gefangenen. Oh, hat der Lade Monsieur eine amtliche Erlaubnis? Die kann er morgen bekommen. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr Inspektor, dass er im Falle Tendler sich einen Verweis zuziehen könnte, wenn er nicht sofort seine Schlüssel holt. Also, meinetwegen, kämmer's. Das half. Schlüssel und Licht waren bald zur Stelle und mir wurde aufgeschlossen. In der Mitte der Zelle stand Tendler, klein und unscheinbar, so wie er in meiner Erinnerung lebte. Nur die Haare waren weiß und dünn geworden. Sie kennen mich nicht mehr, Herr Tendler? Nein, Herr. Ich habe nicht die Ehre. Ich bin doch der Junge. Der Junge, der mal Ihren kunstreichen Kasperl verdorben hat. Ach, da oben an der Segel. Hm. Ja, ich erinnere mich, mein Herr. Aber das ist ja lang vergeben und vergessen. Ich will Ihnen helfen, Herr Tendler. Denn nie im Leben haben Sie sich am fremden Geld vergriffen. Nein, nie. Nie, guter Herr. beim Andenken meiner seligen Frau. Aber mein Lisei, mein armes Lisei. Für das Lisei habe ich schon gesorgt. Das haben Sie. Gott vergelt's. Herr, guter Herr, Sie waren einmal der kleine Paul, der mit unserem Lisei gespielt hat. Wo ist die Zeit? Da war noch meine Frau, die Tochter vom großen Puppenschnitzer Geiselbrecht aus Berchtesgaden, am Leben. Josef hat sie immer gesagt, wenn die Menschen dreht an ihre Köpfe hätten, dann würdest du mit ihnen fertig. Ach, lieber Herr, wenn meine Frau noch lebte, dann wäre ich nicht hier. Ich bin kein Dieb. Beim allerheiligsten Sakrament, ich bin kein Dieb. Jetzt muss er dir sputen, Anton. Sogleich, Herr Inspektor. Herr Tendler, seien Sie ganz unbesorgt. Es geschieht Ihnen nichts. Berufen Sie sich morgen beim Verhör auf mich. Guter Herr, der kleine Paul, Lisei. Nicht weinen. Das Lisei ist gut untergebracht. Nun müssen Sie aber versuchen zu schlafen, Herr Tendler. Ich muss erinnern, Herr Inspektor, dass hier sogleich ordentlich geheizt wird. Und dass er Herrn Tendler ein paar warme Decken besorgt. Ja, was war denn jetzt dies? Heizen, Decken. Das sieht der Etat sozusagen für solche Gäste nicht vor. Wer zahlt's? Ich stehe schon für alles gut. Beruhigen Sie sich. Na ja, was dann? Und Sie, lieber Herr Tendler, Sie sind nicht vergessen. Sie sind nicht verlassen. Nur Mut. Der kleine Paul-Bube. Ach gut, dass Sie endlich kommen, Paulsen. Mein Gott, ist das ein trotziges Mädel. Die bleibt nicht, verlangt nach der Bettlerherberg. Ich bin deine Diebstochter. Auf der Stelle will ich fort. Aber Lisei. Halt mich nicht, Paul. Daher gehöre ich in ein rechtliches Haus. Also hör einer das an. Lisei, was redest du denn für einen Unsinn? Pauli, hier bleibe ich nicht. Solange mein Vater... Mit deinem Vater wird ja alles wieder gut. Dafür sorge ich schon. Hier bleibe ich nicht. Als eine Landstreicherin. Also hat man Worte. Auf was könnte ich noch zornig werden? Bitte, Meisterin, haben Sie Geduld. Hör mal, Lisei. Hast du denn eure Pässe und Ausweise bei dir? Die Papier? Ja. Na, die hat der Bürgermeister oder der Gendarm. So. Ja, du... Dann wird dir selbst der schäbigste Wirt seine Türe nicht aufmachen. Na also, jetzt musst du bleiben, du Ding. Und eine Wärmflaschen mache ich dir. Und schlafen wir's bei mir wie... Wie die Pfalzgräfin Genoveva. Die war auch im Unglück, Palbub. Hast du die Rolle so schlecht gelernt, Puppenspieler Lisei? Am Ende, meine ich, ist doch alles noch gut ausgegangen. Ja... Na also. Am anderen Morgen, ich wollte im Augenblick für Tendler aufs Gericht und zog eben den guten Rock an, derweil meine Meisterin und das Lisei noch beim Frühstück saßen. Da sehe ich, wie sich drüben die Gefängnistür öffnet und Liseis Vater von dem Rabauzer zu uns hinübergewiesen wird. Und wenige Augenblicke später steht er auch schon nach seiner rührenden Art demütig bescheiden im Zimmer. Es ist mir sonst nicht gegeben, dass mir leicht die Tränen kommen. Nun aber geschah es, unter dem Jubel Liseis, die ihm am Halse hing. Der wirkliche Dieb war rasch gefasst worden, ein Bursche, der schon viel auf dem Kerbholz hatte. Ein Bäuerlein brachte darüber Pferd und Wagen herbei, aber nun war es ein Schimmel. Das Braunchen war der Puppenspielermutter bald gefolgt. Es wäre alles schön und gut gewesen, wenn in dem kleinen Gasthof, wo ich meine Schutzbefohlenen untergebracht hatte, Tendler nicht nach all dem erkrankt wäre. Ja, es hing lange an einem seidenen Faden, sein gutes, treues Leben. Der Winter verging und Ostern kam heran. Der Patient hatte sich aber unter Lisas Obhut erholt. Und es ging wieder ans Abschiednehmen. Ostern war schon nahe. Tendlers wollten noch tiefer ins Gebirge hinein, und auf mich wartete weit, weit an der See meines Vaters Haus und Geschäft. Ach, mein guter Bub, grüß mir dein Vaterhaus, wenn du heimkommst. Ganz genau kann ich mich noch erinnern, an die gestutzten Bäume vor der Tür und hinten an das schöne Blumengartel. So bunt und duftig habe ich es nie wieder gefunden in der weiten Welt. Und der Wind von der See und die endlos weiten Wiesen und die großen Wolken. Ja, das weiß ich alles noch. Als sie das sagte am letzten Abend, da war es, als leuchte meine Heimat zu mir her. Ich sah unser Haus, meine Mutter war nicht tot, mein Vater war nicht tot. Alles war so wie damals, als wir noch Kinder waren, die Lisei und ich. Was hast du? Du schaust plötzlich so ernst, Bub. Ach, Lisei, was ist jetzt mein Vaterhaus? Da ist alles nur öd und leer. Gesagt hat sie darauf nichts. Nur ihre Hand hat sie in die meine gelegt und mich mit ihren guten Augen angesehen. Da war mir's, als spräche meine Mutter zu mir: Halt diese Hand fest, mein Sohn. Dann hast du wieder eine Heimat. Und ich hielt Lisas Hand fest. Ich hielt sie fest. Geh du mit mir, Lisei, dass mein Haus nicht so leer ist. Ich? Ja, wie meinst denn das? Versteh mich doch. Ich meine es so, wie ich es sage. Lass mich nicht allein da oben, Lisei. Paul, Bub, ich kann doch nicht von meinem Vater fort. Von deinem Vater? Lisei, das Haus hat viele leere Stuben und da ist auch unser alter Heinrich, und so hätte der gute Vater Gesellschaft und Aussprache. Wenn auch Heinrich zumeist nur sagt. Paul, da oben in deiner Stadt sind wir landfahrend Leute, gelten für Zigeuner. Was werden die Leute da reden? Mächtig werden sie reden, Lisei. Und hast du nicht Furcht vor den bösen Mäulern? Ich? Je mehr sie reden, je mehr Courage hätte ich. Ja? Mhm. Ja, Paul, wenn du Courage hast, dann... Dann, Lisa? Dann hätte ich auch Courage, Paul. Ach, das Lisa. Bub. Aber Lisa, du hast mir eben nicht zu viel versprochen. Wie du nur redest. Nein, jetzt hör mir mal ernsthaft zu. Werden dir nicht deine heimatlichen Berge fehlen? Das frohe, schöne Land. Die Sprache hier unten ist doch ganz anders als bei uns dort oben in der Ebene. Und die Leute sind anders. Aber Paul, schau, gewiss habe ich meine Heimat lieb, aber unser eins war ja immer auf der Wanderschaft und überall herum. Weißt, Paul, da habe ich von meinem Vater gelernt, aufzumerken, was auch woanders schön ist. Verstehst du das? Ja, gewiss, aber bei uns, weißt du, Lisa, die Menschen sind dort stiller. Sie zeigen ihr Gefühl nicht so leicht. Du dummer Mensch. Was gehen uns denn die Leute an? Ich werde mich nie genieren zu zeigen, wie lieb ich dich hab. Dich, den kleinen Paul von damals, der unseren Wurschtl, unseren Kasperl so kuriert hat, dass er nicht mehr hupfen hat können. Mein Lisei. Thank you. Hörst du mir denn überhaupt noch zu, mein lieber Hinrich Reimers? Hm. Ich habe mich ganz verloren, endlos geschwatzt. Ob ich dir zuhöre? Das ist aber eine Frage. Aber da du unterbrochen hast, das Lisei ist also deine Frau. Mhm. Ich habe dich schon oft wegen ihrer dunklen Augen fragen wollen und wegen ihrer süddeutschen Sprache. Hm. Aber sag, wo ist denn der alte Herr Tendler hingekommen? Du wirst alles hören, was noch zu erzählen bleibt. Aber gehen wir ins Haus, hm? Es wird kühl und das Lisei wird mit dem Festtagsschmaus bald fertig sein. Gehen wir also. Hm? Als ich das Geschäft wieder eingerichtet und mein Elternhaus wohnlich gemacht hatte, fuhr eines Tages das Schimmelchen meine Lieben heran. Und hinter ihnen aufgetürmt die Kisten und Kasten mit der ganzen Puppenherrlichkeit. Es war eine stille, schöne Hochzeit. Ehe wir aber zur Kirche gingen, überreichte mir mein Schwiegervater mit Feierlichkeit zwei recht stattliche Beutel mit sauer erarbeitetem, gutem Geld. Aber lieber Vater, bitte hören Sie mich doch an. Nie und nimmer nehme ich Ihr Erspartes an. Das ist und bleibt Ihr Geld. Und danach habe ich doch auch nie gefragt. Nein, Paul, Schwiegersohn. Freilich hast du nie danach gefragt. Aber arm sollst du Melisa nicht heiraten. Das Geld musst du nehmen. Na schau, ich brauch's doch nimmer. Aber bester Vater... Nein, dabei bleibt's. Sonst bleib ich nicht bei euch im Auftrag, wie man es nennt. Ja, na nimm's, Paul, komm. Das Geld verwaltest du. Sonst fühle ich mich ja hier gar nicht daheim. Das musst du doch verstehen, Paul, nicht wahr? Ich kann mich leicht vom Geld trennen. Ja, aber konnte der Alte sich denn von seinem Puppenspiel auch so leicht trennen? Fehlte ihm nicht das Traben, Land auf, Land ab? Scheinbar nicht, mein Bester. Alles, Pferd und Wagen, wurde verkauft und das theatralische Gerät wohlgeordnet auf dem Speicher untergebracht. Der gute Tendler nahm den Garten in seine Obhut oder half Heinrich in der Werkstatt. Da hatten sich zwei gute Alte in Freundschaft gefunden. Und das machte meine Frau und mich glücklich. Als es aber Winter wurde, und du weißt, wie früh dann die Abende beginnen, da holte sich der Vater die eine oder die andere Puppe und ließ sie vor Heinrich agieren. Und die Figur, Heinrich, die hat immer die arme Jungfrau Griselda gemacht. So hat sie mir geredet. Er putzt sich die Schlosstreppen wieder wie eine Magd auf. Also die Leute haben nur so hinausgeweint. Und der da, schau, das ist der Mohrenkönig. Ich war alles nur dumm, Tick. Aber auf die Dauer genügte ihm so der Heinrich als Publikum nicht. Und da begann er auf seine leise, so rührende Art, Lisei und mich darauf vorzubereiten, dass er noch einmal, ein letztes Mal vor der Öffentlichkeit im Schützensaal seine Bühne aufschlagen wolle. Also ein Abschied muss für einen Puppenspielmechanikus sein. Das ist in unserem Stand doch so der Brauch. Nicht wahr, Lisa? Aber Vaterl, schau, Paul, Bub, was meinst denn du? Ich weiß nicht recht, lieber Vater. Ich bitte drum. Lass mich noch einmal spielen. Es ist doch der Brauch. Und zu wissen der werten Einwohnerschaft, dass morgen auf hiesigem Schützenhofsaale der privilegierte Kunstpuppenspieler Josef Tendler eine Gala-Vorstellung zu geben gedenkt. Vorgestellt wird die schöne Susanne, große Puppenkomödie mit Gesang. Mit Gesang. Das Unglück wollte es, dass sich eine früh verarmte Sängerin, die sich in unserer Stadt niedergelassen hatte, an den Vater heranzumachen wusste. Dem armen, verwachsenen Geschöpf riefen die Gassenjungen, Kröpel-Lieschen nach. Insbesondere die halbwüchsigen Bengel des sogenannten Schwarzen Schmidt, ein übler Säufer, Hehler und Stehler, den mein Vater schon einmal aus dem Haus getan hatte, und ich selbst seinen Ältesten als einen Nichtsnutz von Lehrjungen. Meine Frau und ich suchten, den guten Vater von seinem Vorhaben abzubringen. Schon allein deshalb, weil wir das Üben von Kröpel-Lieschen einige Zeit von des Vaters Kammer her mit anhören mussten. Ich bin die schöne Susanne, Sanne, Sanne, la la la la la la li, la la la la la la li. Aber auch die Zeiten hatten sich sehr geändert. Wen interessierte noch ein Puppentheater? Wen noch eine jener harmlosen, lieben und einfältigen Komödien? Als unser Heinrich, der im Theatersaal des Vaters den Assistenten machte, nun das Glockenzeichen gab und den Vorhang aufrollte, da waren die Sitzplätze so gut wie leer. Dafür aber drängte sich allerlei unnützes Volk hinten auf der Stehtribüne. Es ging noch an, bis eben jenes unglückselige Lied an die Reihe kam. Ich bin die schöne Susanne, Sanne, Sanne, la la la la la la li, la la la la la la la. Alles liebt die schöne Susanne. Nein, es war kein Singen, es war nur ein Grunzen in der Tiefe. Meine Frau und ich saßen mit klopfenden Herzen. Ich musste mir den Schweiß von der Stirn wischen. Wäre doch nur das Lied endlich zu Ende. Aber Kröpel-Lieschen ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Hey, ich bin die schöne Susanne, Sanne, Sanne. Da geschah es. Eine grobe Stimme wurde laut. Helder Rupp, Kröpel-Lieschen! Helder Rupp! Die Närrin versuchte nun verzweifelt, höher zu singen. Und grobes, rasendes Gelächter und widerwärtige Zurufe wurden laut. Das Spiel stockte jäh. Der Vorhang fiel und mein Schwiegervater erschien, die Kasperfigur in der Hand, und rief mit bebender Stimme. Aber meine Herrschaften, ich bitte gewogentlich um Ruhe. Ruhe! Aber die rührende Erscheinung des alten Mannes nützte nichts. Man schrie, Kasper soll singen. Eine freche Stimme brüllte über alle. Kaspers Tochter soll singen. Die ist jetzt Frau Meisterin geworden. Frau Paulsen soll singen. Ein großer Stein, der die Bühne treffen sollte, streifte die Kasperfigur aus der Hand unseres Vaters und sie fiel zu Boden. Ich kannte die Stimme und ich wusste, wer den Stein geworfen hatte. Es war der Schwarze Schmidt. Als wir gleich darauf die Bühne betraten, fanden wir unseren Vater wie zerbrochen auf der Puppenkiste sitzen. Der alte Heinrich war um ihn bemüht, aber es gab nichts zu trösten. Am anderen Morgen fanden wir mit Kreide frech und breit an unserer Haustür geschrieben, Pole Poppenspieler. Und nicht nur dort, es fand sich überall, an Bretterzäunen und Mauern. Für Lisei und mich war das aber kein Hohn, kein Schimpf mehr. Aber den Vater hatte die Gemeinheit getroffen. Ohne unser Wissen gab er alles zur Auktion. Als nächstes eine Puppe. Darstellen die sogenannte Gräfin Genoveva. Und als Dreingabe ein Kasper. Alles beweglich, alles echte kunstvolle Kunst. 50 Groschen zum ersten, zum zweiten und zum dritten. So hingen denn zur Zeit, da die Kirschen reif wurden, da und dort als Vogelscheuchen die Puppen in den Bäumen. Da der Pfalzgraf Siegfried, dort die Dulderin Genoveva, da der Dr. Faust. Nur der Kasper, der Wurstel, der war nirgends zu sehen. Und wir merkten, dass der Vater Heimweh nach seinen Puppen hatte. Rate einmal, Vater, was ich hinter meinem Rücken verberge. Na? Na, was ist es wohl? Was mag's denn sein? Den Pfalzgrafen Siegfried habe ich für dich zurückgekauft. Und das Wetter hat ihm zwar ein wenig zugesetzt, aber... Ach, Paul, die alten Puppen. Das ist vorbei. Vaterl, mein gutes Vaterl, schau. Unsere schöne Genoveva. Die soll nimmer zwischen den Erbsen hocken im Kramersgarten. Vaterl, da gibt's was zum Herrichten und Aufputzen. Sie bräuchte neues Gewand. Ach, Lisa, das ist ja alles abgetan. Ja, aber du Wurstel. Tja, der. Ich hab mir die größte Mühe gegeben, aber wo dein Kasper Larifari hingekommen ist, das habe ich leider noch nicht herausgefunden. Vaterl, dass du die Puppen aber auch ohne uns zu fragen einfach so hergeben hast. Madel, fort ist's fort und aus ist aus, heißt es. Ich will nicht, dass mein Schwiegersohn weiter nur Hohn und Spott und üble Nachricht hier hat. Pole Puppenspäle. Vater, das ist für mich ein Ehrenname geworden. Du bist ja immer noch so gut wie als Bub. Und deshalb darfst du ihm auch aufs Wort hin glauben, Vaterl. Und jetzt musst du doch nicht mehr so traurig sein, so abseits hier im Kammerl hocken, als ob dich die ganze Welt nicht mehr gefreut. Recht hat die Mutter selig immer gehabt. Ich werd halt mit den Menschen nicht mehr fertig. Und ich lern's auch nicht mehr. Aber da droben, mit den Engeln, da wird's besser gehen. Und Lisa, für alle Fälle ist ja da oben die Mutter. Und die hilft mir zurechtkommen in der Seligkeit. Als die Herbststürme kamen, begruben wir den Vater. Der Sarg war mit allen Blumen bedeckt, die er uns gepflanzt hatte. Der Sarg ward hinabgelassen. Rings zwischen den Gräbern stand es Kopf an Kopf. Viel Teilnahme, viel Neugierde. Der Geistliche sprach Worte des Trostes und der Verheißung. Von der Erden bist du genommen. Da war es, als senke sich ein großer Vogel in tiefem Flug in das offene Grab. Paul, Paul, der Würstel, der Kasperl mitten in das Grab. Und so war es. Ein Blick in die Grube bestätigte es. Zwischen den Blumen und den Erdschollen saß der alte Freund meiner Kinderzeit, der lustige Allerweltskerl. Aber er sah traurig aus, als wisse er, dass nun alles Puppenspiel ausgespielt sei. Ich schloss Lisa in meine Arme, und schon warf der Propst die zweite Scholle in die Gruft. Und zur Erde wieder sollst du werden. Und wie es nun vom Sarge herabkollerte, fiel auch unser Kasperl aus seinem Blumenbett in die Tiefe, unter den letzten heiligen Worten. Und von der Erden sollst du auferstehen. Amen. Als das Vaterunser gesprochen worden war, und die Menge sich vom Friedhof verlaufen hatte, trat der Propst zu uns, die wir noch immer in die Grube starrten. Er nahm die Hände meiner Frau in die seinigen. Es hat eine Ruchlosigkeit sein sollen, meine liebe Frau Paulsen, aber nehmen wir es anders. Sein ganzes Leben lang hat Ihr Vater durch diese lustige Figur gar manches Herz erheitert und viele weise Worte seinem kleinen hölzernen Narren in den Mund gelegt. So soll er auch seinem Meister nun folgen, wie die Schrift sagt, seid getrost, die Guten werden ruhen von ihrer Arbeit. Da gingen wir mit einem neuen Frieden im Herzen davon und gedachten nur des Schönen und Guten. Das Grab ist ein Gärtchen geworden und dicht dabei das des alten Heinrich. So schlafen die Freunde Seite an Seite. Aber bald kam uns neues Leben ins Haus, unser Junge, unser Josef. Und so hatten wir alles, was zu einem vollen Menschenglück gehört. 25 Jahre mit der Lisei. Es war eine wahrhaft gute Zeit für Pole Poppenspäler. Aber Paul, wo bleibt er denn? Es ist ja alles gericht. Ja. Erst wollt's Feuer mir nicht recht brennen, dann der Gansbraten nicht gar werden. Ja. Mei, was habt ihr armen Mannsleut so lang diskrieren müssen? Ja. Und was nur? Was? Ja. Ja, ich habe Reimers von dir, von der Puppenspieler Lisei erzählt. Ja. Und er will nun wissen, ob du sie geblieben bist. Ja. Die kleine Puppenspieler Lisei. Wenn dein Haar auch nicht mehr ganz so dunkel ist wie damals. Oh mein, mein lieber Herr Reimers, wenn Sie die Lisei in mir am Ende nicht finden, der da, der findet sie auch heute noch. Nicht wahr, Bub? Gewiss, Lisei. Gewiss. Der Bayerische Rundfunk brachte ein Hörspiel von Friedrich Forster. Pole Poppenspäler. Nach der Novelle von Theodor Storm. In den Hauptrollen Paul als Handwerksmeister Max Eckhardt, als junger Mann Klaus Biederstedt, als Bub Jürgen Miksch. Das Lisei, Adele Hoffmann. Als Kind, Christine Kaufmann. Als Frau Paulsen, Liane Kopf. Josef Tendler, Puppenspieler, Michel Lang. Seine Frau, Maria Stadler. Hinrich Reimers, Paul Bild. Die Hallbergerin, Marianne Brandt. Die Eltern Paulsen, Ursula Traun und Reinhard Lenz. Außerdem wirkten mit Toni Treutler, Kurt Stieler, Hans-Hermann Schaufuß, Robert Michal, Alfred Mehnhardt, Karl Simon und andere. Musik Bernhard Eichhorn. Regie Heinz Günther Stamm.